Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Switched on Moog, eine Erinnerung an den Synthesizer-Pionier Bob Moog. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Popcorn von 1972, das war da ein Riesenhit. Interpret Hot Butter. In Wirklichkeit steckte Gershon Kingsley dahinter, der schon früh mit dem Moog-Synthesizer herumexperimentierte. Der Moog-Synthesizer ist nach seinem Erfinder Bob Moog benannt, der am 21. August diesen Jahres verstarb. Unsterblich dagegen sein Vermächtnis, unter dem Namen Moog elektronische Musikinstrumente zu bauen, die die Musikwelt maßgeblich mitgeprägt haben. Darum geht es in diesem Soundcheck, eine Erinnerung an Bob Moog und seine Synthesizer. Stilistisch festlegen kann man die verwendeten Stücke sowieso nicht. Zu unterschiedlich all die Musiker, die bei ihren Aufnahmen einen Moog-Synthesizer verwendeten. Mit die wichtigste Aufnahme mit dem Synthesizer ist die folgende. 1968 erschien Switched on Bach von Wendy Carlos, Komposition von John Sebastian Bach, auf einem Moog-Synthesizer gespielt. Das Album war eine Sensation zu seiner Zeit und machte den Synthesizer generell so richtig bekannt. Hören wir von 1968 Wendy Carlos mit Air on a G-String vom Switched on Bach Album. Thank you. In this world, the 3 days lover. Just call 9876543 days lover. Cause the love I will give you. Cause the love I will give you is sweeter than anything else. In this world, Love Machine von 1977, ein Riesenhit für die deutschen Supermax. Undenkbar ohne den Moog-Synthesizer, der für die Bässe und die Lead-Sounds zuständig war. Supermax rutschten in die aufkommende Disco-Welle, die in den 70er Jahren auch gerne Gebrauch vom Mini-Moog machte. Eine vereinfachte und kleinere Variante des großen Moog-Modularsystems. Die, die es sich leisten konnten, schafften sich in den 70ern dieses neuartige Instrument an. Und dass das dann doch wirklich so viele Klangvariationen bot. Wer die so richtig ausschöpfte, war und ist immer noch Jean-Jacques Perret. Der Franzose landete Mitte der 70er Jahre in den USA, machte Musik für Disney-Filme und entwickelte seinen elektronischen Stil, der heute eine richtige Renaissance erlebt. Zum Beispiel sein kleiner Hit Eva. Obwohl einige Musiker Angst hatten, dass der Moog-Synthesizer jetzt traditionelle Instrumente überflüssig macht, ist er eigentlich immer schon, wie jeder gute andere Synthesizer, auch ein eigenständiges Instrument gewesen. Und während viele Musiker Ende der 60er Jahre den Moog sehr harmonisch und populistisch einsetzten, waren es Leute wie Morton Subotnick, die anfingen, musikalische Grenzbereiche mit Hilfe des Synthesizers auszuloten. Gut dokumentiert in der CD-Box Ohmbox, The Early Gurus of Electronic Music, hören wir als Beispiel für schräge Sound-Experimente sein Stück Silver Apples on the Moon. Thank you. Weil es den Synthesizer gibt, ist er auch immer dafür verwendet worden, bestehende Hits nachzuspielen, als Vorläufer der Alleinunterhalterorgel sozusagen. So auch der Moog-Synth, und es lag doch sehr am Musiker, wie gut oder schlecht diese elektronischen Versionen ausfielen. Hört man heute Electronic Pop-Hits aus den 60ern und 70er Jahren, so kommt wirklich Nostalgie auf. Dokumentiert sind diese Hits auf dem Sampler Best of Moog, der hier nur über Import zu haben ist. Darauf findet sich eine witzige Version des Bacharach-Klassikers The Look of Love. Ein Alleinunterhalter, ein guter, hätte, wenn es dieses Genre schon Anfang der 70er gegeben hätte, den Song wohl auch so gespielt. Richard Heyman mit The Look of Love. Bye. Klänge aus den späten 90ern als Synthesizer wieder richtig hip wurden. Eine der witzigsten Formationen aus den USA, The Moog Cookbook, die auf ihrem Album Your Oldest Space Band nur Coverversionen spielen und das mit viel, viel Augenzwinkern. Und wie der Name hier schon verrät, der Moog Synthesizer spielt im Sound des Duos eine wichtige Rolle. The Moog Cookbook mit ihrer Version des Steppenwolf-Klassikers Born to be Wild. Keith Emerson, Keyboarder von Emerson, Lake & Palmer, beschrieb seinen Moog Modular Synthesizer mal als den gefährlichsten Synth der Welt. Das System, das ganze Schrankwellen füllt und heute zu unglaublichen Preisen gehandelt wird, kann abgrundtiefe Bässe, kreischende Solo-Sounds und vieles andere, eine Fundgrube für Klänge jenseits des Normalen. Keith Emerson machte von seinem Moog regen Gebrauch. Mit der erfolgreichsten Song von Emerson, Lake & Palmer war Lucky Man, bei der Emerson am Ende seinen Moog sprechen lässt. Eine wirklich historische Aufnahme. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh. Blood ran as he cried. No money. Don Van Vliet alias Captain Beefheart hat in seiner aktiven Karriere als Musiker unglaubliche Platten aufgenommen. Aus den 60ern stammt zum Beispiel Safe as Milk, ein Album, das zu Recht immer wieder unter den 100 besten Rockalben überhaupt gewählt wird. Darauf ein Stück, auf dem ich immer noch rätsel, hat Van Vliet hier einen Moog oder ein Theremin eingesetzt. Kurz erklärt, beim Theremin werden die Songs per Hand, die Sounds per Handbewegung über einem elektromagnetischen Feld erzeugt. Das Theremin gilt als eines der ersten elektronischen Musikinstrumente überhaupt und wurde von Bob Moog weiterentwickelt und auch wiederentdeckt und im großen Stil, wie gesagt, weiterentwickelt. Hier also Captain Beefheart and his Magic Band mit dem Stück Electricity. Thunderbolts caught easily shout the truth peacefully. Karl Bartos, der lange Jahre bei Kraftwerk mitgespielt hat, hat mir mal in einem Interview erzählt, wie Kraftwerk Mitte der 70er durch die USA getourt sind. Am Abend vorher spielte Jeff Beck, am Abend danach Kraftwerk. Anstatt Gitarren und Schlagzeug hatten Kraftwerk Moog-Synthesizer dabei, die zwar in den USA erfunden wurden, aber noch nicht so wirklich für die Rock- und Pop-Welt entdeckt wurden. Und da kam Kraftwerk mit ihren damals schon futuristischen Design und mit Frequenzen, die nur ein Synthesizer erzeugen konnte, und verblüfften die Zuschauer. Aus dieser Zeit Europa endlos, hier ist Kraftwerk. Thank you. Thank you. Einer der ersten deutschen Moog-User der ersten Stunde war wirklich Klaus Schulze. Der Synthesizer-Musiker hat vor kurzem noch in einem Interview gesagt, dass es ihn ohne Bob Moog als Klaus Schulze, so wie wir ihn heute kennen, nie gegeben hätte. Und so sind viele CDs von Schulze vom Sound des Moog-Synthesizers geprägt. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Crystal Lake vom Album Mirage. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck.